Abschnitt 6 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Das Erntefest. Heil dem Lenz mit seinen Blumen, heil dem Herbst mit seinen Ähren. Lenz ist liebliches Verheißen, Herbst ist freundliches Gewähren. Auf des Daches First versammelt, mahnen zugbereit die Schwalben, rüste wird dich vor dem Winter, denn das Laub beginnt zu falben. Bleiben musst du, wenn wir flüchten, sieh dich vor, es mag dir frommen, dass wir alles wohlbehalten finden, wenn wir wiederkommen. Hüte dich vor Trug und Tücke, dunkles Braun, die dunkeln Nächte, arges droht dem Herrn des Hofes, oft vom Freunde, oft vom Knechte. Hüte deines Hauses Giebel, hüte deines Herdes Kohlen, Winterdach ist doppelt Nütze, habe Dank und Gott befohlen. Auf dem Feld zu Bodingtorbe war die Sichel längst verklungen, um den Rest der Haferwellen ward das Weidenband geschlungen. Isenhard, der alte Meier, rieb vergnügt die braunen Hände. Kinder, seht, dort kommt der Wagen. Gott sei Dank, wir sind zu Ende. Seht, dort kommt der letzte Wagen. Eiger mit dem bunten Kranze, Kort der Fiedler, Dirk der Pfeifer, laden uns zum Erntetanze. Knechte, seid nicht allzu eifrig, jedes Helmlein heimzuholen. Lasst der Flur die letzte Garbe für des alten Wodans Fohlen. Lasst dem Baum den letzten Apfel für den alten Wodan selber. Voller trägt aufs Jahr der Wipfel und der Weizen färbt sich gelber. Eiger, rümpfe nicht das Näschen, löblich ist der Brauch der Alten. Auf dem Hof zu Bodingtorbe soll man ihn in Ehren halten. Eiger sprach, der Vogel zähnt, ist es, den wir gern ertragen, dass uns nicht die kleinen Bettler vor des Himmels Tür verklagen. Sprach der Alte, kleiner Eiger, kluge Eiger, Preis und Ehre, deinem Vater würd ich sagen, wenn ich nicht dein Vater wäre. Denk an deine Sprüche, Eiger, dass die Worte fein sich schicken und der Graf und Hildegunde sich erfreuen und Beifall nicken. Vorwärts, Gerd! Der Wagen knarrte, obenauf im Mägdekreise, Dirk und Kort, und laut und lustig klang des Stoppelliedes weise. Peitschenknall und Freudenjauchzen, munter folgten all die Schnitter, nur der kahle Grimbart hinkte zögernd nach und lachte bitter. Schwarzer Graf, du magst dich hüten, hast mich einen Dieb gescholten, um die Waben, um die Gerste, schwarzer Graf, es wird vergolten. Auf dem Hof zu Bodingtorbe stand der Graf im Ring der Gäste, edler Herrn und freier Bauern, die er lud zum Erntefeste. Bodo zubenannt der Milde, hergeschickt von Karl, dem Alten, Frankenkönig, um im grünen Netegau des Rechts zu walten. Neidern hieß er noch der Schwarze, streute gleich in seine Locken, lange schon, unholder Winter, silberreif und weiße Flocken. Eine Ros im wilden Walde, lieblich ihm zur Seite blühte, Hildegund, der heimgegangenen Mutter gleich an Huld und Güte. Gleich der heimgegangenen Mutter schaltete sie auf dem Hofe, emsig durch Gemach und Garten schlüpfte immer ihre Zofe. Wo sich grün umrankt der Vorbau, wölbte an des Hauses Pforte, tauschten die entbotenen Männer mit dem Grafen muntre Worte. Baduard, der gute Bischof, pries dem Wirt die Paderquelle, Abt Varin von 13 Linden, seiner Weser blaue Welle. wie Struths Sohn, der fromme Meinulf, Taufkind Karls des großen Franken, lauschte lächelnd, Klosterhallen baut er selber in Gedanken. Dodiko vom Eberbronnen, drehend seines Bartes Spitze, fragte Tietmar, seinen Vetter, wie der Scharlach ruck im Sitze. Raab, der greise Eschenburger, sprach, die Hand am breiten Messer, deinem Vater, kleiner Dodo, saß das Wams von Leder besser. Wolf und Rolf vom Turm erzählten laut ihr letztes Jagdbegebnis. Teutebert, der Freigesessene, rühmte seiner Flur Erträgnis. Elmar, Herr vom Habichtshofe, trat zum Bischof, seinem Öhmen. Freundlich war er, doch er wollte nicht die Hand des Jünglings nehmen. Im Gesicht des Heidenmannes starb ein Lächeln, trüb und schmerzlich. Werinhard, der Freiling, drückte ihm die linke fest und herzlich. Gero saß, der gelbe Franke, jüngst gesandt als Königsbote, der dem Gau mit neuen Diensten, neuem Zins und Zehnten drohte. Herbe war er, doch die Rede wußt er schmeichelnd zu versüßen, wenn er plaudernd in die Halle saß zu Hildegundens Füßen. Schweigend hört ihn stets die Jungfrau, ob er scherzte, ob er klagte, spöttisch krümmt er seine Lippe, als er jetzt zu Elmar sagte: Stolzer Falk, ein krankes Küchlein, schleppst du heut in lahmen Flügeln, anders sträubtest du die Federn, anderswo auf braunem Hügel. Stolzer Falk, du krankes Küchlein, hat mit ihrem Zaubersude dich berückt, dein holdes Liebchen, Svanahild, die alte Trude. Wenn sie ächzt und Sprüche murmelt und begrenzt mit Farn und Nessel, gaukelt mit verrenkten Gliedern um den großen Opferkessel. Elmar zuckte auf der Stirne, schwoll ihm heiß die Zornesader. Werinhard, der breite Bauer, raunte leise: Lass den Hader. Denn begrüßt von allen nahte Hildegunde mit des grauen Eschenburgers blonden Töchtern und vom Turm den edlen Frauen. Und ins Tor mit Sang und Jubel fuhr der Wagen unterdessen. Isenhard, den Hut im Arme, trat herfür und sprach gemessen: Herr, das Feld ist abgeerntet, rüstig regten wir die Glieder, was ihr körnerweise gabet, garbenweise bracht ich's wieder. Herr, auch hab ich nicht vergessen, bösen Zauber abzuwehren, der am Tag der Sonnenwende treut den Schoten und den Ähren. Denn am Tag der Sonnenwende sprengt beim Schall der Abendglocke schattengleich der Bilvisreiter durch die Flur auf schwarzem Bucke. Reiten darf der raue Unhold nur solang der Messner läutet, und sein eigen sind die Halme, die beim Läuten er umreitet. Doch uns konnt er wenig schaden, denn ich selber griff zum Strange, das Johannisabendläuten währte heuer nicht zu lange. Lächelnd sprach der fromme Bischof: Alter, das ist Heidenglauben. Gutes, das uns Gott gegeben, kann der Böse uns nicht rauben. Achselzuckend drauf der Meier: Freilich sind wir Christenleute, doch es lässt sich nicht verreden, dass der Bilvisreiter reite. Alle lachten seines Wortes, einzig Gero nicht, der Grimme. Eiger kam mit ihrem Kranze und begann mit heller Stimme: Dank dem Herrn des Hauses bringen seine Mägde, seine Knechte. Immer zielt er auf das Gute, immer übt er nur das Rechte. Diesen Kranz von goldenen Ähren halt ich freudig ihm entgegen. Lohn der Arbeit soll er künden, Menschenfleiß und Gottes Segen. Manches Jahr noch mög er sorgen für den Gau, für Hof und Halle. Lustig spielt, ihr Musikanten, dass es durch die Berge schalle. Gruß und Dank der edlen Jungfrau, dieses Hauses holdem Kinde, hoff ich doch, dass ich im nächsten Lenz auch ihr ein Kränzlein winde. Nicht von Blättern, nicht von Blumen, die auf fremder Flur gewachsen, nein, von lieben Heimatlichen, wie sie blühen im Land der Sachsen. Hildegund, sie möge weilen, unter uns das wünschen alle. Lustig spielt ihr Musikanten, dass es durch die Berge schalle. Gern um Gnad und Gunst begrüß ich Frauen und Männer, werte Gäste. Doch den Nachbar soll man ehren, nächste Hilfe ist die beste. Elmar, Herr vom Habichtshofe, möcht auch er ein Kränzlein tragen, darf er nicht im wüsten Walde stets durch Moos und Pilze jagen. Giftig, sagt man, sind die Pilze, und die Natter schläft im Moose. Nah am Garten blüht im hellen Sonnenschein die schönste Rose. Nur erwäg er, dass der Blume Brausewetter nicht gefalle. Lustig spielt ihr Musikanten, dass es durch die Berge schalle. Kleine Eiger, kluge Eiger, war dein Spruch nicht zu verwegen? Zornig stand der alte Meier, Gero Wild, der Graf verlegen. Hildegund, verletzt, entrüstet, rot und bleich, verwirrt erschrocken, senkt ihr Haupt auf Stirn und Wangen, rollten ihr die lichten Locken. Eigers blaue Augen lachten, als ob nichts geschehen wäre. Elmar sagte, kleine Eiger, dankenswert ist gute Lehre. Rief der Graf, ich lob und lohne treuen Fleiß und guten Willen. Schnitterdurst ist alte Sage, eilt nun gründlich ihn zu stillen. Brauner Met, ihr wackern Leute, hart auf euch in vollen Krügen, trinkt und esst, und dann im Tanze lasst die Mädchenzöpfe fliegen. An den Tischen auf der Tenne saß das Volk bei Kraut und Schinken. Iss und schweig ist Bauernregel, doch versäume nicht zu trinken. Oben an der alte Meier, stumm und finster vor sich schauend, ihn verdrossen Eigers Sprüche, Gerd, der Großknecht, sagte kauend. Kleine Eiger, kluge Eiger, Runen Eiger lass dich nennen, merke nur, du darfst nicht wieder in die Pilze dich verrennen. Eiger drauf, dich trocknen Knaben, nennt man leider Gerd, den Nassen, wenn ich in die Rosen gehe, werd ich dich zu Hause lassen. Irmin rief, der lahme Kuhhirt, fort mit Tischen und mit Bänken, Dirk und Kurt, nun pfeift und fiedelt, dass wir uns im Reigen schwenken. Hell und lustig klang die Flöte, hell und lustig sang der Bogen, und der Knaben Zipfelmützen und die Mädchenzöpfe flogen. Einer aber saß im Winkel, teilnahmslos und unbeachtet, trübe war sein dunkles Auge, seine Stirne Kram umnachtet. Becho war's, der letzte Sprosse aus dem Fürstenstamm der Sorben, den der Graf am Salaufer nach der Schlacht durchs Los erworben. Isenhard, der alte Meier, nahm die volle Birkenkanne, und mit weicher Stimme sprach er zu dem heimatlosen Manne. Becho, du bist immer traurig. Becho, trink und werde munter. Becho trank, und eine Träne rann ihm in den Bart hinunter. Vielfach ist der Menschen Bürde, doch am schwersten hat zu tragen, wer von solcher Höhe stürzte, dass ein Knecht ihn darf beklagen. Und am Tore stand ein anderer, brauner Bursch, mit nackten Füßen, Egi, den die Lästerzungen nur die wilde Katze hießen. Grau, zerfetzt und schief gebunden, war das Wams des losen Rangen, um den Nacken, um die Schläfe, kroch sein Haar wie schwarze Schlangen. Biegsam wie die Haselgerte, und ein Kletterer sondergleichen, trug er wenig Lust zum Schaffen, desto mehr zu kecken Streichen. Immer schweifend auf den Bergen, immer streifend in den Gründen, Tag und Nächte war er nirgend, war er überall zu finden. Fremd, im Schnee am Winterabend, war ein Bub ins Tal gekommen und vom Schmied, dem braven Fulko, mitleidsvoll ins Haus genommen. Schlüpft er aus des Berges Klüften, war er aus der Luft gefallen, keiner wußt es, nur ein seltsam, elbisch Wesen deucht er allen. Freundlich war zu ihm die Trude, und ein Jägersmann erzählte, wie sie einst vor ihrer Grotte ihm die krausen Locken strählte. Einsam saß er oft und summte, zu der Fiedel fern im Hage, Wichtelweisen, fremde Laute, voll von rührend weicher Klage. Oft auch schauerliche Sänge, die so wild und zornig lachten, gleich, als schrie aus ihm der Dunkeln einer, die im Abgrund schmachten. Schafft er aber an der Esse, hei, wie dann die Funken sprühten, hei, wie Pfeil und Amboss sangen und die schwarzen Augen glühten. Wollt er eines Kettenhemdes, Maschenringe, künstlich biegen oder in ein Helmgewölbe zierlich Niet und Nagel fügen. Staunend blickte dann der Meister auf des Knaben kluge Hände, lernt er bei den kleinen Schmieden Goldemaß im Berggelände? Jetzt am Tore schalkhaft lächelnd blitzt er seitwärts nach den Frauen, nur das Weiße seiner Augen sah man unter dunkeln Brauen. Eiger rief, nimm hin, mein Kätzchen, Kraut und Schinken, seltene Gaben, Ratt und Maus, dein täglich Wildbrett kannst du aller Orten haben. Ratt und Maus, mein wildes Kätzchen, sie genügten dir bis heute, wirst du erst ein großer Kater, machst du Jagd auf größere Beute. Er, die weißen Zähne zeigend, lachte hell im Bogensatze, hüpft er fort und in den Bäumen klang der Schrei der wilden Katze. Aber in der großen Halle für des Hauses liebe Gäste war die lange Ehrentafel zugerichtet auf das Beste. Zierlich mit Wacholdernadeln überstreut des Saales Boden, herber Waldduft quoll erfrischend durch die Fenster aus den Loden. Rechts vom Grafen saß der Bischof, links der hagre Königsbote, weiter ab die edlen Herren, unten Teudebert, der Rote, Elmar nächst den freien Bauern, neben Werinhard, dem Riesen, jedem war nach Ehr und Alter wohlgewählt sein Platz gewesen. Seitwärts, doch ein wenig höher, war der Sitz der holden Frauen. Hildegund, die scheue Taube, wagte kaum nur aufzuschauen. Munter an der Männer Tische ging das Methorn in die Runde, rascher klopften alle Herzen, leichter glitt das Wort vom Munde. Rief der Graf, viel werten Gästen, stehn zu Dienst des Hauses Gaben, Hildegund, zum Ehrentrunke, gib das Beste, was wir haben. Und die Jungfrau sanft errötend nahm die schön geformten Becher und des Rieslings goldne Zähre bot sie freundlich jedem Zecher. Als an Elmar kam die Reihe, senkte schüchtern sie die Lider, sie erglühte und ein leises Zittern rann durch ihre Glieder. Murrend, mit gesenktem Kopfe, blickte Gero von der Seite, gleich dem Hunde, dem ein andrer zu entreißen droht die Beute. Knurrend hält er seinen Knochen, und mit borstig rauer Mähne zeigt er seinem Widersacher blut'gen Blicks die scharfen Zähne. Sprach der Bischof, heil dem Lande, das solch edle Tropfen sendet, heil dem Hause, das sie eignet, heil dem Wirte, der sie spendet. Und mit Jubel für den Grafen, für die Tochter ward getrunken, Elmar schwang den leeren Becher, Geros Auge sprühte Funken. Zischend sprach er, stolzer Falke, Traun, du bist ein Rossfleischesser, da du Hirsch und Huhn verschmähtest, muß ich fragen, schmeckt es besser? Rühmest du vor aller Speise Hengstgekrös und Opferkuchen? Elmar lächelte gelassen, beides magst du selbst versuchen. Gero rief, den Sachsengöttern dienen ist so dumm als eitel, ist ihr König doch ein Blinder, Bettelmann mit kahlem Scheitel. Elmar drauf, das Sonnenauge sieht die Guten wie die Bösen, und der Nimmermüde wechselt sein Gewand, doch nie sein Wesen. Weiter spöttelte der Franke, deine Klugheit möcht ich preisen, gib mir Rat, des Mund des Toren redet oft das Wort des Weisen. Krank ist mir die Falbe Stute, sie verschmäht ihr liebstes Futter, man erzählt mir, Zauberkünste lerntest du von deiner Mutter, die mit starken Runenliedern Knoten knüpfte, Ketten sprengte, Wetter rief und Stürme stillte und bergan die Fluten drängte, die mit mächtiger Beschwörung kocht im Kessel dunkle Kräuter mit Verwünschung. Falsche Zunge, brauste Elmar, sprich nicht weiter. Eitler Gauch, mit giftgen Pfeilen trafst du mich, ich konnt es tragen. Gotteslästerung rächen Götter, Menschen hören sie und zagen. Doch von ihr, um die ich traure, deren dunkelster Gedanke lichter war als Frankentugend, sollst du schweigen, schnöder Franke, schweigen, sonst mit diesem Schwerte schlag ich dich zu Grund und Boden. Helfe mir der starke Donar, helfe mir der alte Woden. Aufgerichtet stand der Sachse, riesenhaft und schultermächtig, seine Flammenaugen ruhten auf dem Franken zornesnächtig. Todesstille rings im Saale, Geros Hand entfiel der Becher, starr die Männer, Hildegunde blickte flehend auf den Sprecher. Doch der Graf begann mit Würde, meines Hauses guten Frieden hat mit Frevelmut gebrochen, deines Trotzes Übersieden. Schwer gekränkt des Königs Boten, meinen Gast, den in der Mitte meiner Gäste hochzuachten, dir befahl so Pflicht wie Sitte. Nachsicht deiner Jugend dennoch deucht mir, dass du besser tätest, wenn du dieses Saales Schwelle für dahin nicht mehr betretest. Elmar neigte sich und sagte, Graf, ich ehr in allen Treuen, eure Worte, meiner Worte, hab ich keines zu bereuen. Elmar ging doch mit dem Frieden, war der Frohsinn sein Genosse, fortgeflogen, alle Gäste heischten mit Vergunst die Rosse. Sprach der Bischof, er verwehrte die Beschimpfung einer Toten, seiner Mutter, meiner Schwester, und im vierten ist's geboten. Traurig stieg er in den Sattel, Nebel braute in den Gründen, als er mit Varin, dem Abte, ritt zum Kloster, 13 Linden. Ende von Abschnitt 6.